Leben keinen Sinn und hat in seiner Not die Götter angefleht und wusste vor Verzweiflung nicht wohin. Der Himmel schwieg, kein Wunder ihm geschah, es hätte schon ein Zeichen ihm genügt. Hat ihn und seinen Glauben stumm besiegt. Wie oft liege ich wach mit meinen Fragen, finde meinen Traum nicht mehr. Die Sterne sind zu weit, die Erde scheint so kalt, und in mir wird es still und leer. Stärker als die.